Anästhetik. Der Soziopath. Anästhetik. Der Soziopath. Der Soziopath. Anästhetik. immer gehen. Das Leben ist wie ein Kind. Jeder hat seinen kleinen Kind. Aber am Ende des Tages gibt es keine Distanz. Ich hab gehört, da gibt's ein fette Party. I'll shake my motherfucker! Der Soziopath. Der Soziopath.

Der Soziopath.